Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind unter uns im Radio, ungefähr 14 Minuten und dann schaltet sich das WDR-Fernsehen dazu. Im Moment läuft da noch ein Schwarz-Weiß-Spielfilm mit Krankenschwestern und sowas, sehe ich hier auf meinem Monitor. Ja, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema, könnt ihr gerne machen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ramona ist die Erste. Ramona ist 41 Jahre alt. Morgen. Guten Morgen, Domian. Ramona, um was geht es? Ja, bei mir geht es um ein ganz großes Problem. Ich bin seit 95 mit einem zusammen, bin aber noch nicht geschieden. Wir haben jetzt einen dreijährigen Sohn zusammen. Mhm. Er ist querschnittsgelähmt und will immer Sex von mir. Ich will aber nicht. Obwohl, Moment, wer ist jetzt querschnittsgelähmt? Der Sohn oder der Partner? Nee, der Partner. Der Partner ist querschnittsgelähmt. War das schon immer? Nein, das ist erst seit 98. Seit 98? Wie? Durch einen Unfall, oder? Nee, Bandscheiben. Bandscheiben. Mhm. Dadurch querschnittsgelähmt? Ja, weil das zu spät erkannt wurde. Ah ja. Mhm. Und die Operationen haben nicht viel gebracht. Und jetzt hat er sich vor kurzem beide Hüften noch gebrochen. Mhm. Und jetzt gibt es eben sehr viele Probleme. Weil ich keinen Sex mehr mit ihm haben möchte. Er möchte noch ein Kind haben. Ich habe gesagt, nee, eins reicht. Weil ich erstmal mit ihm noch zu viel zu tun habe. Ja, du bist ja auch nur schon 41. Ja. Da geht das zwar alles noch, aber so ganz einfach ist das ja auch nicht. Nee, deswegen ja, weil ich bei dem Kleinen schon vor 3 Jahren einen Herzinfarkt nach der Entbindung hatte. Ehrlich? Und da ist mir das Risiko zu groß. Ja. Und er will immer jetzt weiter Sex mit dir? Ja. Und seit einem Jahr versuche ich das schon immer zu umgehen. Jetzt drängt er aber immer mehr. Mhm. Warum willst du mit ihm nicht mehr schlafen? Ich hatte einen Verkehrsunfall vor einem Jahr und bin selber aus Gesundheitsgründen nicht so mehr auf dem Damm. Ja, was hast du? Ich habe drei Bandscheibenvorfälle im Halswirbelbereich. Auch? Die können sie nicht operieren, da sitze ich im Rollstuhl, kann mich gar nicht mehr bewegen. Mhm. Und im Lendenwirbelbereich, also im Hüftenbereich auch noch ein Bandscheiben, 3 Stück hintereinander. Mhm. Da hängt sich immer die linke Seite bei mir oder das Bein aus. Das heißt, du hast permanent Schmerzen? Ja, ich habe permanent Schmerzen. Mhm. Und demzufolge keine große Lust mehr auf Sex? Ja, Sex. Mhm. Ja. Mhm. Das versteht er aber nicht zur Zeit. Wobei er es gerade eher verstehen müsste, wo er eine ähnliche Krankheit hat. Ja, aber bei ihm ist das so, Frauen dürfen nichts haben. Mhm. Das hast du gerade gesagt, seit einem Jahr versuchst du das zu umgehen. Was heißt das, dass ihr seit einem Jahr nicht mehr miteinander geschlafen habt? Ja. Und er tickt jetzt aus bald, oder wie? Ja, er hat schon einmal zugeschlagen. Er hat zugeschlagen? Mhm. Deshalb? Weil ich nicht mit ihm schlafen wollte. Mhm. Er ist der Meinung, ich habe einen anderen. Hast du aber nicht. Nee, habe ich auf keinen Fall. Weil der er wohnt nebenan von mir. Ah ja, ihr wohnt gar nicht in einer Wohnung zusammen? Nein, wir wohnen nicht in einer Wohnung. In so einem Mietshaus, in so Wohnung an Wohnung? Auf einer Etage? Ja, einer Etage. Ja. Das habe ich damals so gemacht, weil er so krank wurde. Mhm. Er hat zwar noch von der ersten Ehe Kinder. Er ist ja geschieden schon, noch nicht. Wie alt ist er eigentlich? 57. 57, mhm. Mhm. Und seine Kinder, der Einzige, der noch ab und zu kommt, ist sein Sohn, der Große. Der fährt ihn aber auch nur mit dem Auto. Wenn er wohin muss. Jetzt sag mir mal, er hat dich geschlagen schon, weil du nicht mit ihm schlafen willst. Ja. Hat er das im normalen Zustand oder war er besoffen? Im normalen. Im normalen Zustand. Wie hat er dich geschlagen? Wohin? Mit seiner Krücke über dem Rücken. Und auf meinen operierten Daumen, wo ich eine Metallplatte drin habe. Eigentlich reicht das fast schon aus, Ramona, um zu sagen, das war's dann, ne? Ja. Was hält dich denn an diesem Mann? Nee, Domian, das geht darum. Er hat mir damals geholfen, wo mein jetziger Mann, mit dem ich noch verheiratet bin, mich so verprügelt hat. Mhm. Hat er mir geholfen, dass ich mir wieder eine eigene Existenz aufbauen konnte, weil er mich immer noch verfolgt, mein Mann. Seit 8 Jahren lebe ich schon in Scheidung. Gut, das mag ja sein, dass er dir sehr geholfen hat, aber er darf ja jetzt nicht das Gleiche machen, was... Habe ich auch nicht verstanden. Ist nur einmal vorgekommen. Ich habe dann gesagt, ich bin sonst weg. Bloß ich habe jetzt Angst um ihn. Wenn ich jetzt von ihm weggehe, es kümmert sich keiner mehr um ihn. Ich habe versucht, Pflegestufe durchzukriegen, Pflegehilfe zu kriegen, wurde alles abgelehnt, weil er die Arme noch bewegen kann. Also, sagen wir mal so, wenn er sich darauf einstellen würde, dass ihr keinen Sex mehr miteinander habt, würdest du dir gut vorstellen können, dass ihr so eine funktionierende, gute Freundschaft, Bekanntschaft habt? Ja. Auf jeden Fall? Ja, auf jeden Fall. Du würdest dich um ihn kümmern und ihr würdet auch zusammen essen und weiß ich was. Mache ich ja jetzt alles mit. Ja, ich meine, das ist doch eigentlich ein vernünftiges Angebot. Hast du ihm das so schon gesagt? Ja, habe ich ihm schon gesagt. Da war sein Sohn mit dabei, sein Großer. Ja, dass es wirklich im Prinzip nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder eine Trennung, weil du das nicht möchtest, du kannst das nicht mit Sex. Mhm. Oder aber man einigt sich so und trifft sich auf der Ebene der Freundschaft. Mhm. Und was hat der Sohn war dabei? Der Sohn war dabei. Er hat gesagt, Ramona, wenn es nicht anders geht, dann musst du dich trennen. Hat der auch gesagt, der Sohn? Ja, der ist auch meiner Meinung. Er steht ja auch zu mir. Aber ich will dir mal sagen, dein Freund muss doch letztendlich auch kapieren, dass er riskiert, dich ganz zu verlieren, wenn er so einen großen Druck auf dich ausübt. Ja, und da setzt du mich unter Druck, du mir mit unserem gemeinsamen Sohn, dass er mir den Damm wegnehmen lässt. Kann er doch gar nicht. Ja, ich habe auch schon gesagt, du würdest den gar nicht kriegen, aber meine großen Kinder würden ihn kriegen. So kommt er mir. Und das macht mich nur noch mit fertig. Weil mein Vati auch noch schwer krank ist, ich komme nicht hin. Das macht mich alles mit so fertig. Meine Schwester ist krebskrank. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er dir das Kind... ich halte das für eine Drohung, für eine Drohgebärde. Seine Mutter war das Wochenende hier. Ich soll ja jetzt zur Kur fahren. Ja. Mit meinem Sohn. Ja. Und wir sollten erst hinkommen, wo die Oma wohnt. Also seine Mutter. Und dann war sie jetzt das Wochenende hier und hat sie gesagt, wenn du hinkommst, nehme ich dir den Jungen weg für die 4 Wochen, dann siehst du ihn gar nicht. Dann habe ich das gleich abgewendet mit meiner Rententräger. Habe gesagt, da nicht mehr hin. Ich sage dann in der Nähe von Sachsen-Anhalt, wo mein Vati wohnt. Ich weiß nicht mehr, wie lange er noch zu leben hat, meine Schwester genauso, weil sie Krebs hat im Endstadium. Ich sage, da kann ich sie vielleicht noch mal sehen. Und dann hat sie gesagt, ja, das machen wir, das versuchen wir. Um das Kind dann mit dahin zu nehmen, oder wie? Um das Kind dann mit dahin zu nehmen, oder? Ja, das Kind nehme ich mit zur Kur. Also, gibt es keine Probleme. Ich glaube, Ramona, fahr mal die Linie weiter. Ich meine, manchmal steht da Tropfen hüllt den Stein. Dass du ihm das wirklich noch klarer in den Gesprächen deutlich machen musst, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt. Entweder die Trennung mit all den Unannehmlichkeiten für beide Seiten, oder aber er arrangiert sich damit, dass ihr eine freundschaftliche Ebene habt. Und wenn er irgendwie Sex braucht, dann muss er sich das in irgendeiner Weise anders besorgen, aber nicht bei dir. Ich glaube, das ist der einzige Weg erstmal, dass du das nochmal versuchen musst. Nochmal mit guten Worten. Lieber mehrfach versucht zu reden, als wenn es dann irgendwie alles so den Bach runtergeht. Ja, das ist ja das Problem, Thomas. Seit dem Unfall schlafe ich ja kaum noch. Ja. Und ich bin langsam auffixen fertig mit den Nerven. Ja. Ich gebe dir mal noch mal kurz meine Psychologin. Ja. Ne? Aber mein Rat ist so, das nochmal so zu besprechen mit ihm. Ich wünsche dir alles Gute, du legst auf und Elke ruft dich gleich an. Ja, danke. Wiederhören, Ramona. Tschüss. 0800 5678 111. Das hier ist unsere Nummer, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Andrea, 37 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Domian. Andrea, was ist dein Thema? Ja, erstmal möchte ich ein Kompliment an deine Sendung aussprechen. Ich danke dir herzlich. Gern geschehen. Ich bin jetzt auch ganz aufgeregt, weil mein Thema ist, das von gestern. Ich fühle mich von mir selbst. Ja, genau. Und das ist schon etwas, was mich sehr belastet und deshalb bin ich auch wahrscheinlich jetzt aufgeregt. Was ist es denn bei dir? Darüber zu sprechen. Also ich habe Akne schon seit der Pubertät, die ist nicht mehr wieder weggegangen und das ist nicht alleine, sondern ich kratze da und drücke da dran, sodass ganz viele Narben entstehen und halt schon da sind. Also ich habe auch bis vor 5, circa 7 Jahren konnte ich es auch ganz gut aus dem Gesicht noch vermeiden, also dass ich da nicht so gekratzt habe. Aber mittlerweile ist es jetzt da auch schon. Aber du hast die Akne am ganzen Körper? Ich sag mal so, ich habe Akne am ganzen Körper, aber die Akne an sich ist nicht so schlimm. Es ist sehr schlimm geworden, dadurch, dass ich da dran drücke. Denn, verstehe. Wenn man, weiß ich nicht, ob du dich auskennst, wenn man einen Pickel hat. Ich kenne mich sehr gut aus, weil ich früher auch schlimme Akne hatte. Oh. Deswegen kann ich das gut alles nachvollziehen. Ja, ist es so, dass du ständig immer wieder neue Eiterpusteln im Gesicht bekommst? Ja, das sind so halt so teilweise dicke Dinger und dann lasse ich da die Finger nicht von. Und wie viel hast du zurzeit im Gesicht? Naja, das sind eher mehr Narben. Mehr Narben. Also, das sind offene Stellen. Heute Abend war es auch schon wieder so und das ist richtig. Also wie sieht der Körper aus? Ganz viele Narben am Oberkörper, Brust. Aber Oberarm. Nicht so ganz viele Eiterpusteln. Nein, das Schlimme sind die Narben. Also das wäre ja auch nicht, das wollte ich eben das noch so sagen, weil wenn ein Pickel, der geht ja wieder weg, ja, und die Narben wären nicht so schlimm. Also ich denke mal, bei mir wären da keine Narben geblieben, wenn ich da nicht gekratzt hätte und gedrückt hätte da dran. Und ich mache das ja ganz extrem. Also bist du denn in Behandlung? Ja, bin ich. Ja. Aber bisher hat es noch nicht sehr viel gebracht. Und hast du denn viele Sachen schon unternommen? Es gibt ja nun tausend Möglichkeiten von Diät bis hin zu UV-Behandlung und weiß der Teufel alles. Es gibt ganz viel. Ja gut, UV-Behandlung, sowas habe ich nicht gemacht. Aber ich ernähre mich ziemlich gesund, auch aus diesem Grunde. Mhm. Aber selbst das hat es auch nicht gebracht. Also ich habe auch fettige Haare seit dieser Zeit. Also wenn ich mir nicht jeden Tag die Haare wasche. Bist du verheiratet? Nee. Lebst du alleine? Ja. Ja. Lebst du deshalb alleine vielleicht? Nee, aber ich kann weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Ich hatte eine langjährige Beziehung, die ist aber dann in die Brüche gegangen. Jetzt bin ich, seit 5 Jahren lebe ich alleine. Mhm. Dazwischen hatte ich zwar mal eine Beziehung, aber... Ist es so, dass sich das auch davor abhält, Männer kennenzulernen? Dass ja. Dich schämst eigentlich. Ja, genau. Nach dem Motto, wer will schon so ein Gesicht streicheln, ne, und küssen? Ja, und auch den Körper, und Körper. Die Brust. Und das ist ja wirklich, also... Es sind ja, ich kann das die Haut ist offen. Ne? Ich kann es absolut nachvollziehen, weil ich auch wie ein Tier gelitten habe damals. Ja, wie hast du das dann weggekriegt? Das war eine Pubertätsakne, die ist irgendwann von alleine weggegangen. Ja. Aber sehr spät auch, sehr spät. Ich bin bis Ende 20 bin ich damit rumgelaufen. Und weiß manchmal, dass ich deshalb nicht rausgegangen bin oder Partys ganz abgesagt genau, habe oder ganz so. Genau. Und mich eingeigelt habe zu Hause. Das war furchtbar. Und habe mit Vitamin-A-Säure-Behandlungen gemacht. Und ach, was. Es ging mir immer gut, wenn ich am Mittelmeer war, am Meer. Ah ja. Da war ich mal ein neuer Mensch und dann ein paar Tage, eine Woche wieder hier, dann ging es wieder los. Und bin auch von Arzt zu Arzt gelaufen. Ich vermute, dass es bei dir viel komplizierter ist, weil sich das noch länger hinzieht. Es ist ein seelisches Problem. Sonst, großes, ja. Das habe ich schon erkannt und ich bin auch in Behandlung. Ich bin in Depressionen schon seit einiger Zeit sozusagen auch beruflich auf den Verkehr gezogen. Und jetzt gehe ich wieder eine neue Sache an, weil ich mich da auch beruflich neu orientiert habe und eine neue Ausbildung mache, aber es ist ja so eine Sache, was mich so belastet. Ich trage ja auch Klamotten bis zum Hals geschlossen, einen Schal rum. Und dann, wenn es am Hals ist, es gibt ja schon nichts mehr. Also das Gesicht kann man schon nicht mehr verstecken. Vor allen Dingen, es ist ja so, das nimmt man überall hin mit und jeder sieht es. Und Schminke mit Make-up ist viel zu machen, aber manchmal auch geht auch das nicht. Weil man sieht halt. Und ja, und die Schminke macht es unter Umständen noch schlimmer, ne? Wenn irgendwas Entzündliches da ist und dann kommt die Schminke rein. Natürlich, dann, ganz genau. Aber als Schutz irgendwie um mich nach außen, also es sind Tage, wo ich manchmal gar nicht vor die Tür gehe, nur aus diesem Grund. Verstehe. Jessica, ich möchte, auch wenn du in psychologischer Behandlung vielleicht bist, hast du gerade gesagt, dass du mit meiner Psychologin mal eben redest. Weil ich glaube, die Elke, die heute da ist, könnte dir da noch die eine oder andere Idee weitergeben. Ja, sie hat das jetzt mitgehört. Ich habe aber noch eine Bitte. Ich weiß nicht, ob es noch andere Menschen gibt, die so ein Problem haben. Kurzes Moment mal, ich muss mal eben die Fernsehzuschauer begrüßen. Ach ja? So, alles klar. Ihr Lieben, am Fernsehen, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben schon angefangen im Radio. Wir bitten, die Verspätung im Fernsehen zu entschuldigen. Heute Nacht, freie Themennacht, wie immer mittwochs. Wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Wir haben hier, wie gesagt, angefangen und ich unterhalte mich gerade mit Andrea, die ist 37 Jahre alt und hat mit einer ganz, ganz schlimmen und schweren Akne zu kämpfen und hat nochmal angerufen zu dem Thema von gestern, ich ekle mich von mir selbst. Und die Andrea war gerade dabei und wollte mir was sagen, nämlich ich vermute, dass du andere Leute noch ansprechen wolltest, ne, zum Thema Akne. Erstmal, also ich habe noch keinen Mensch auf der Straße mit ähnlichen Problemen gesehen oder kennengelernt. Und da, ich weiß nicht, da habe ich schon mal gedacht an so eine Selbsthilfegruppe, ob es noch andere Menschen gibt, die so ein ähnliches Thema haben, Problem haben. Könnte ich fast schwören, dass es Selbsthilfegruppen für Akne Erkrankte gibt. Aber gerade auch jetzt, weil ich da so viel da dran kratze und so. Ne? Es ist ja, ich unterscheide das jetzt ein bisschen. Und dann habe ich noch eine Bitte, wenn junge Menschen das jetzt hören, also ich kann nur sagen, lasst die Finger davon. Es ist zwar schlimm und es ist nicht einfach, aber ich kann einfach nur den Rat geben, wenn es euch schwerfällt, lässt die Finger davon. Also nicht kratzen. Die Narben, die da zurückbleiben, die bleiben unter Umständen für die Ewigkeit. Also, Stichwort Selbsthilfegruppe für Akne-Erkrankte. Ich könnte fast schwören, dass es das gibt. Darüber kannst du gleich mit meiner Psychologin auch nochmal reden. Wenn sich bei uns Leute melden, die ähnlich erkrankt sind oder vielleicht sogar in einer solchen Gruppe arbeiten, reichen wir es natürlich gerne an dich weiter, Andrea. Das wäre nett. Du legst bitte auf und Elke ruft dich gleich an und ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss, Andrea. Jo, tschüss, Domian. So, meine Lieben, vielleicht sollte ich euch mal ein Fax vorlesen, bevor wir jetzt weitermachen. Von Juliane, 26 Jahre, aus Griesheim. Wo liegt Griesheim? Keine Ahnung, auf jeden Fall aus Griesheim. Hallo Domian, ich finde es nicht gut, dass du deine Anrufe zum Gruppensex animierst. Für mich ist Sexualität etwas Heiliges, gehört in die Ehe und würde durch solche Abartigkeiten besudelt und beschmutzt. So streng ist Juliane aus Griesheim. Dann habe ich einen Fax bekommen, ein Fax von Heide 21 aus Rinteln und die schreibt: Lieber Domian, ich möchte mich bei euch bedanken. Seit Jahren gucke ich eure Sendung. Ich bin unheilbar krank und war ganz kurz davor, mein Leben wegzuschmeißen. Durch viele Gespräche, aber in deiner Sendung, habe ich wieder Mut gefasst, gehe wieder mehr unter Menschen und freue mich sehr an Kleinigkeiten. Für mich seid ihr das Tollste, was es im Fernsehen gibt. Es ist gute Unterhaltung und Lebenshilfe in einem. Liebe Grüße und bitte weiter so. Ich freue mich über das Fax, liebe Heide, und wünsche dir wirklich alles Gute weiterhin und toi, toi, toi. Jetzt bin ich verbunden mit Jessica. Jessica ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Jessica. Ja, und dein Thema. Ich habe da so ein kleines Problem, und zwar geht es um meinen Freund. Ich bin jetzt mit ihm 8 Monate zusammen. Und wir waren am Samstag in der Diskothek gewesen und ich hatte da mit dem Jungen getanzt und das hat eben wohl nicht so gepasst gehabt. Und als wir die Diskothek verlassen haben, direkt da drauf, als ich mit ihm getanzt habe, hat er dann verlangt, dass wir gehen, hat er dann angefangen rumzuspinnen. Er hat meine Wohnungsschlüssel durch die Gegend geschmissen und dann ist er vor nach Hause gegangen, dann bin ich nachgegangen. Und als wir dann zu Hause waren, ist er in die Wohnung rein, hat seine Sachen geholt, ist raus. Und dann hat er nochmal angerufen, dass ich rauskommen soll, dann bin ich rausgekommen. Und dann ist er halt gewalttätig mir gegenüber geworden. Er hat mich geschlagen, an den Haaren gezogen, er hat mich gewürgt. Und dann habe ich halt die Polizei gerufen, weil ich nicht mehr weiter wusste. Die kam dann auch, und als sie dann hier waren, ist er halt kurz vorher abgehauen, weil er mitbekommen hat, wie ich telefoniert habe. Dieser Übergriff hat stattgefunden in der Wohnung. Nee, der hat vor der Haustür. Vor der Haustür. Und er ist dann aber nochmal mit hochgegangen in deine Wohnung. Nee, wir standen auf der Straße. Ich habe dann halt die Polizei gerufen. Dass er das überhaupt zugelassen hat, während er dabei war, dass du die Polizei hast anrufen können. Ich sag mal, er hat es nicht zugelassen. Ich habe es über mein Handy gemacht. Und als wir dann halt am Telefon waren, dann konnte er schon gar nichts mehr machen. Weil dann war es schon zu spät. Er hat mir öfters versucht, mit Gewalt das Handy abzunehmen. Aber das hat er doch nicht geschafft. Und dann hat der Polizist halt gesagt, ich soll am Telefon bleiben, weil mein Freund verlangt hatte, dass ich das Telefonat beende. Und dann kam dann halt die Polizei, dann ist er abgehauen. Als die Polizisten dann weg waren, ist er halt wiedergekommen und hat weitergemacht, so dass ich auch dann nach dem Zusammenstoß mit ihm zum Arzt gehen musste, weil ich eine Gehirnerschütterung hatte. Ich hatte Würgemale am Hals. So schlimm? Ja, ich hatte auch einen Bluterguss über ein Auge. Ich trage auch derzeit noch eine Halskrause, weil ich mir den Hals verrenkt habe dabei. Und dann kam er halt am anderen Tag wieder an, ihm tut das alles leid und es würde nie wieder vorkommen. Nur ich habe halt, auch wenn ich ihm jetzt so gegenübertrete, Angst vor ihm. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Das war Samstag. Das war am Samstag. 8 Monate seid ihr zusammen. Ja. Du bist 18 Jahre alt. Wie alt ist er denn? Er ist 19. 19 Jahre alt. Mhm. Nochmal die Situation in der Diskothek. Du hast mit einfach so mit einem Jungen getanzt. Ja. Eng umschlungen oder einfach nur so? Ich sag mal, es war der Junge, der stand bei uns am Tisch mit seiner Ehefrau. Also es war schon ein Mann gewesen, ich weiß nicht, wie alt er war. Hm. Und der packte mich dann am Arm und ging mit mir tanzen und hat aber während des Tanzens auch versucht gehabt, mich zu bekrapschen. Mhm. Und das habe ich aber dann auch abgewehrt. Mhm. Und daraufhin habe ich ihn dann halt auch auf der Tanzfläche stehen gelassen und bin zu meinem Freundeskreis gegangen, weil mein Freund überhaupt nicht in der Lage war, irgendwas zu machen, weil er halt viel getrunken hatte. Achso, du hast sogar den Tanz abgebrochen? Ich habe den Tanz abgebrochen. Weil der Typ dich angegrabbelt hatte? Ja, er wollte halt mehr als nur tanzen. Und er erzählt mir dann halt, dass er mit seiner Frau nur zusammen wäre, damit er die Papiere für Deutschland bekommt. Mhm. Und dass er, hat dein Freund mitbekommen, dass du das abgebrochen hast? Ja, er hat es mitbekommen. Ich bin ja auch direkt danach zu meinem Freundeskreis gegangen, weil ich halt Angst hatte, dass da irgendwas passiert. Und dann hat er halt seine Sachen gepackt und ist gegangen. Und ich bin ihm dann hinterher. Und da fing er dann an auszuticken. Ja. Obwohl, ich frage das extra nochmal so besonders. Er hat gesehen, dass du es abgebrochen hast. Das heißt, du hast ja das Richtige in dem Moment getan. Ja. Und dennoch war er so aufgebracht. Ja. Mhm. Du kennst ihn 8 Monate. Das ist noch nicht so eine lange Zeit, jemanden kennenzulernen, aber man kann schon jemanden so abtasten. Hat er schon mal Anzeichen von so Gewalttätigkeiten gezeigt? Nein, nie. Wie ist denn jetzt sein Reue oder in Anführungszeichen Reueverhalten? Nimmst du ihm das ab? Ich weiß es nicht. Halb, halb, sage ich mal. Mhm. Auf jeden Fall bist du sehr irritiert, verständlicherweise. Ja, und ich habe halt Angst, mit ihm zusammen zu sein. Ja. Ich habe aber auch andersrum Angst, Schluss zu machen. Mhm. Hast du nur Angst, Schluss zu machen oder tut es dir auch leid, Schluss zu machen? Tut mir auch leid, weil ich mir selber Schuldgefühle einrede, dass es vielleicht mein Fehler war. Weil du überhaupt mit ihm auf die Tanzfläche gegangen bist? Ja, genau. Obwohl, das ist ja doch gar nicht so schlimm. Man kann ja auch mal mit einem anderen Partner tanzen, außer mit dem eigenen. Das ist ja egal. Ja, aber ich mache mir halt jetzt die Vorwürfe, dass ich das vielleicht schuld bin. Und nee, das finde ich unangebracht. Wenn du hast ja auch in der Situation, wie gesagt, richtig gehandelt. Du hast sofort den Tanz abgebrochen, als er zudringlich wurde. Ja. Wenn du das mitgemacht hättest eine Weile, dann würde ich auch sagen, du bist auch schuld daran. Ja, aber so ist es ja nicht der Fall. Liebst du denn deinen Freund? Ja, klar liebe ich den. Liebst du ihn sehr? Ja. Aber ist denn jetzt auch nicht viel kaputt gegangen dadurch, dass er so gewalttätig gegen dich wurde? Doch, kaputt gegangen ist viel das Vertrauen jetzt und die Angst halt, dass es nochmal vorkommt, aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Er war auch betrunken, ne? Er hat viel getrunken. Mhm. Aber er hat mir halt später, als er mich dann des Öfteren geschlagen hat, ich sag mal, er kam mir wirklich, das hört sich doof an, er kam mir vor wie ein Psychopath. Mhm. Weil er hat mich geschlagen, im anderen Moment streichelte er mich, meinte, oh meine Süße, du brauchst nicht weinen. Das war wie ein Monster, was mir dagegen ist. Und das kann einem sehr große Angst machen, verständlicherweise. Das macht mir Angst, auch wenn er jetzt kommt und mich berührt. Weißt du, Jessica, ich würde an deiner Stelle erstmal, wenn mir sowas passiert wäre an deiner Stelle, wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig und erstmal auf Rückzug angelegt. Ja. Ich würde wirklich erstmal auf Distanz gehen. Ja, wenn der das ernst meint, kann der auch in einem halben Jahr noch zu dir kommen oder du kannst ihm vielleicht in einem halben Jahr noch mal eine Chance geben. Jetzt würde ich mit dem auch erstmal Schluss machen. Ja, aber ich habe halt Angst, wenn ich Schluss mache, dass er dann nochmal ausrastet. Ja, weil ich nicht weiß, wie er das aufnimmt. Aber Jessica, das ist natürlich eine ganz schlimme Grundlage, weiterzumachen. Die Angst, dass er vielleicht nochmal ausrasten könnte. Ja, aber die Angst, die ich halt habe, ich mache mir halt die Vorwürfe, dass ich das vielleicht alles schuld bin. Obwohl ich sag mal, das ist... Aber dann musst du mir, wenn du dir diese Vorwürfe machst, dann musst du mir das jetzt genau erklären, in welcher Hinsicht. Bisher habe ich das noch nicht verstanden. Vielleicht hätte ich nicht mit einem fremden Jungen tanzen gehen sollen. Das ist doch albern. Ich weiß nicht. Das ist doch völlig albern. Du bist doch eine freie Frau. Ja. Du kannst aber mit jemand anderem tanzen. Du bist ja nicht Eigentum von deinem Freund, du lieber Himmel. Ja. Du bist doch keine Sklavin. Ich weiß. Also so wie du das geschildert hast, wenn das wirklich so wahr ist, wie du es gesagt hast, ich glaube es dir auch wirklich, musst dir da überhaupt keine Schuh anziehen, keine Schuld zurechnen. Überhaupt nicht, wirklich nicht. Ja. Und nur aus Angst, dass er dir jetzt noch mal was antun könnte, mit ihm zusammen zu bleiben, ist völliger Unsinn. Das ist, das geht nicht. Ja, wenn man jemanden so verletzt hat und gewürgt hat und du hast eine Gehirnerschütterung, ist da erstmal keine Grundlage für ein weiteres Zusammensein da. Der soll jetzt erstmal Buße tun. Und wenn er in einem halben Jahr sich, wenn er sich ein halbes Jahr vielleicht in Abstand gut zu dir verhalten hat und du bist dann immer noch interessiert, kann man ja vielleicht darüber reden. Aber jetzt erstmal nicht, finde ich. Das ist meine Auffassung. Ja. Ne? Mhm. Alles Liebe, alles Gute, Jessica. Alles klar, ich bedanke mich. Auf Wiederhören. Tschüss. Auf dir, tschüss. Mario, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Mario. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Ich glaube, ich habe ein richtiges Problem. Ich werde nämlich bald sterben. Mhm. Bist du sehr schwer krank? Ja, ich habe amyotrophe Lateralsklerose. Was ist das? Habe ich noch nie gehört? Ja, ich vorher auch nicht. Also das, bei mir sterben im Prinzip die Nervenzellen ab. Deswegen kriegt der Körper völlige Fehlinformationen und die Muskeln im Körper, die degenerieren sich, also die verfaulen auf Deutsch gesagt. Die verfaulen? Ja. Am lebendigen Leibe quasi? Ja, genau. Seit wann hast du diese Krankheit? Also diagnostiziert wurde es mir im Januar. Die ersten Symptome hatte ich voriges Jahr im September. Das fing halt im Prinzip an mit Muskelzuckung. Man nennt das Faszikulation. Und das ist jetzt so weit, dass mir im Prinzip der ganze Körper, das zittert alles, die ganzen Innereien, also alles, was im Prinzip ein Muskel ist. Würde man, wenn ich dich jetzt sehen würde, sieht man das, dass das zittert? Sieht man das äußerlich auch? Ja, das sieht man. Mhm. An den Schultern, an den Armen, an den Beinen, überall. Und dadurch geht das, dadurch, dass die Muskeln halt nun zurückgehen, also ich kann kaum noch eine Tasse Kaffee zum Beispiel hochheben. Ich kann so gut wie fast gar nicht mehr laufen. Und die Krankheit geht natürlich so weiter, dass ich mich irgendwann, und das die Diagnose heißt in circa 2 bis 3 Jahre, gar nicht mehr bewegen kann, nicht mehr sprechen kann, nicht mehr schlucken kann und bis zum Schluss dann die Atemmuskulatur kaputt geht und das bedeutet dann ersticken. Das hat man dir alles so klar erklärt? Nein, eigentlich nicht so richtig. Das hat man dann, habe ich mir dann so aus dem Internet und aus Büchern so dann ein bisschen auch lesen. Also gesagt hat mir das so direkt eigentlich keiner. Ist das eine sehr seltene Erkrankung? Das ist relativ selten. Also man sagt, ein Mensch von 200.000, den habe ich jetzt irgendwann mal. Gibt es keine Möglichkeiten, therapeutisch etwas zu machen? Durch Medikamente? Nee. Also da gibt es keinen Arzt auf der Welt, der mir da irgendwie helfen kann. Das heißt, du wirst im Moment auch gar nicht medikamentös versorgt? Ich werde medikamentös versorgt und zwar mit Antispastikmitteln, wo man versucht, die Muskeln etwas weich zu halten, dass ich halt noch ein bisschen laufen kann. Das hat aber wiederum den Nachteil, weil da die einigermaßen gesunden Muskelzellen auch mit ermüdet werden und dadurch zum Beispiel das Schlucken noch schwerer fällt. Nun ist das im Januar diagnostiziert worden, sagst du, und nun haben wir ja erst September und innerhalb dieser relativ kurzen Zeit hat das schon hat das solche Fortschritte genommen? Ja, also die Ärzte sagen bei mir, also das scheint ein sehr progressiver Verlauf zu sein. Wie oft bist du in Kliniken oder bei Ärzten? Also ich bin monatlich in Behandlung und bin auch schon 3-mal jetzt in neurologischen Kliniken gewesen. Ortlosigkeit. Ist es verbunden eigentlich auch mit Schmerzen? Schmerzen eigentlich gar keine, bloß ich kriege an allen möglichen Körperstellen halt Krämpfe. Und das sind Krämpfe, also die nicht gleich wieder verschwinden, also die bleiben dann schon mal 2-3 Stunden, also das ist dann schon sehr schmerzhaft. Ja, kannst du schlafen? Schlafen kann ich eigentlich nur, wenn ich so erschöpft bin, dass ich halt einschlafen kann und dann 2-3 Stunden später durch mein Gezappel halt wieder wach werde. Als das im Januar herauskam, dass du diese Krankheit hast, war da auch schon gleich am Anfang klar, wie schwer diese Krankheit ist? Oder hast du dir das so, wie du gerade sagst, mit Internet so ganz allmählich erst herangeholt, die Informationen? Nee, eigentlich nicht. Ich meine, wo ich dann zur Untersuchung kam, die Neurologen, die haben da alle schon irgendwie große Augen gekriegt, haben mir aber halt nie so richtig gesagt, was das ist und auch haben eigentlich gar nicht groß drüber gesprochen, obwohl mir eigentlich klar war, dass die von vornherein wussten, was das für eine Krankheit war. Seit wann weißt du jetzt, dass du eigentlich zum Tode geweiht bist? Eigentlich seit März, Mai diesen Jahres. März, Mai. Du warst vorher ein normaler, gesunder Mann? Ja. Hast normal gelebt? Ja, genau. Und dann trifft einen so ein Schlag? Ich habe Sport getrieben, war selbstständig, war in meinem Leben eigentlich nie krank, nicht mal eine Angina oder irgendwas, eigentlich nicht. Was hast du vom Beruf gemacht? Ich bin selbstständig gewesen, ich habe Fernsehgeräte, ich hatte ein Geschäft hier bei uns und habe Fernsehgeräte und sowas in der Art verkauft. Hast du eine Familie auch, bist du verheiratet? Ja. Ich bin seit 15 Jahren super glücklich verheiratet. Mhm. Kinder auch? Kinder auch, meine Tochter ist 15. Ja. Kapiert man das überhaupt im ersten Moment, wenn man das so realisiert, ich habe so eine schwere Krankheit, die ich maximal vielleicht 2 Jahre überleben, mit der ich leben kann? Realisiert man das? Also bei mir, persönlich bei mir war es so, wo ich dann wusste, was es war, bin ich in ein tiefes Loch eingefallen, wusste dann aber, nun gut, es ist so, ich kann es eh nicht ändern, weil ich persönlich sehr, sehr hart zu mir bin. Bloß eben die ganzen Leute, die um mich drumherum sind. Das heißt, du bist weniger traurig eigentlich als deine Tochter oder deine Frau im Moment? Also ich persönlich bin, mir ist es lieber, dass ich es habe, wie zum Beispiel meine Frau. Mhm. Weil ich glaube, da wäre schon zugrunde gegangen. Mhm. Natürlich wird es ihr wahrscheinlich genauso gehen. Ja. Das heißt, du hast dich eigentlich mit der Diagnose arrangiert und mit dem Schicksal arrangiert. Genau. Ja. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass man doch große Angst auch hat, gerade bei so einer Krankheit, wie du den Verlauf gerade geschildert hast, dass du irgendwann vollkommen gelähmt sein wirst und irgendwann ersticken wirst. Das ist ja schon noch was ganz anderes, als wenn man vielleicht in anderer Art erkrankt ist und anders auch stirbt. Hast du da nicht große Angst vor dieser Entwicklung? Schon. Wobei ich sagen muss, ich meine, ich habe dieses Endstadium ja noch nicht erreicht. Also ich kann jetzt nicht vor was Angst haben, was ich persönlich noch nicht selbst erlebe, obwohl ich schon leichte Atemnot habe. Aber es gibt definitiv keine Hoffnung, dass sich etwas nochmal regeneriert oder besser wird? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Da müsste ein Wunder geschehen. Mhm. Wie lange hast du, ich bewundere das sehr, dass du so eine Haltung hast. Ich glaube, dass ich das nicht hätte. Wie lange hast du in dem schwarzen Loch gesessen? Das ging bei mir relativ schnell, vielleicht eine Woche. Eine Woche nur? Ja, ja. Eine Woche. Und dann habe ich mich eben wirklich drum bemüht, halt meine Familie eben aufzubauen, weil bei meinen Eltern, das war halt das gleiche Drama. Ich bin ganz beeindruckt von dir. Da ist auch nicht eine Spur von Selbstmitleid. Also ich bin wirklich bemüht, dass eben in der Familie das... Mhm. Wie geht denn deine Familie damit um, deine Frau und deine Tochter oder vielleicht auch Freunde oder nahe Verwandte? Ja, also Freunde, die ich jetzt längere Zeit nicht sehe, die sind völlig schockiert, weil man mir das halt auch auf den ersten Blick nicht ansieht. Mhm. Viele glauben es gar nicht. Meine Familie, die versuchen es halt hinzunehmen. Und sprecht ihr denn? Sprichst du mit deiner Frau oder deiner Tochter viel darüber? Ja, ja. Ja. Ja. Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, wie denn das nun weitergeht, wenn ich mal nicht mehr sein sollte und dass das eben alles dann geklärt ist. Also ach so, ihr redet also ganz klar auch über den Fall des Todes. Ja. Und das geht dir alles auch leicht so über die Lippen. In dem Falle halt mit meiner Familie, weil ich halt möchte, dass da weiterhin dann alles in Ordnung ist und dass dann auch finanziell die ganze Geschichte abgesichert ist. Also das ist mir persönlich wichtig. Das ist so der Bereich Familie. So in ganz stillen Stunden, wenn du alleine bist, gibt es da, wenn du so Zwiesprache mit dir selbst hältst oder mit wem auch immer, gibt es da schon mal so ein Grollen oder so ein Zorn, warum ich in diesem Alter, wo ich ein Mädel habe von 15 und noch viele Pläne hatte, warum ich? Ach ne, warum ich, habe ich eigentlich nie gesagt. Ich möchte manchmal laut losschreien, das möchte ich ja, aber warum ich, habe ich mich eigentlich nicht gefragt. Mhm. Bist du so an dem normalen Alltag nach wie vor so interessiert wie früher oder nimmt das alles doch einen anderen Stellenwert ein und ziehst du dich doch so mehr auf dich zurück? Also ich muss ehrlich sagen, ich versuche schon noch irgendwie teilzunehmen, weil ich ja auch vom Berufsleben her halt immer unterwegs war. Mhm. Wenn ich jetzt halt zu Hause sitze, weil ich kann ja nur wirklich sehr schlecht laufen oder teilweise manchmal gar nicht mehr. Jetzt, wenn es kälter wird, da kommt die Kälte noch dazu. Es ist dann schon irgendwo eine Katastrophe. Das bedeutet, ich freue mich schon, wenn ich halt irgendwie mal rauskomme und mal was sehen kann. Und dann sehe ich natürlich auch solche Sachen wie, wenn meine Frau mal mit dem Auto mit mir fährt, wenn dann Leute dastehen und Alkohol trinken oder weiß ich was, Probleme haben oder wenn ich jetzt mal zu Hause sitze und gucke Fernsehen und sehe diese Talkshows, was da manche für Probleme haben, was da manchmal für Hass in den Familien ist. Also viele Leute, die machen sich ihren Trouble auch selbst. Ich glaube, dass man das aus so einer Perspektive, die du jetzt hast, noch klarer sieht, ne? Ja, wie viel Dummheit um uns herum ist. Gibt es Dinge, die du jetzt noch viel mehr wert schätzt als vorher, die dir noch mehr auffallen als vielleicht vor einem Jahr? Oh ja, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Was denn? Zum Beispiel, wenn ein schöner Tag ist, wenn einfach die Sonne untergeht, das sind schon, da fängt das schon an. Mhm. Oder ich weiß, meine Tochter, die macht jetzt im Frühjahr, macht die einen Schüleraustausch nach England. Mhm. Das würde ich schon gerne noch erleben. Also das sind all solche Sachen, wo man sich eigentlich sonst nie Gedanken drüber machen würde. Ja, klar, das nimmt man sonst alles als selbstverständlich hin. Ja, genau. Du sagst, das möchtest du gerne noch auf jeden Fall erleben, dass die Tochter nach England geht. Gibt es sonst noch so ein paar Wünsche, wo du sagst, das liegt mir sehr am Herzen, da möchte ich noch bei sein oder möchte ich noch ein bisschen mitwirken? Also für mich persönlich eigentlich nicht, weil ich bin früher ein großer Motorradfan gewesen, das hat sich ja nur alles erledigt. Ich habe das letztens mal versucht, also ich fahre ja runter. Mhm. Aber was ich gerne möchte, das ist, dass zum Beispiel meine Frau nicht ständig, die ist ja auch völlig niedergeschlagen, also die ist ja völlig fertig, dass die jetzt nicht noch darunter leidet durch meine Krankheit. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das erklären soll, aber... Na, ich verstehe sehr gut, wie du es meinst. Ich verstehe sehr gut. Du hast gerade gesagt, dass ihr über den Fall deines Todes auch schon gesprochen habt. Genau. Nun habe ich hier in dieser Sendung, ich weiß nicht, ob du es weißt, wenn du ab und zu die Sendung schaust oder hörst, sehr oft mit Menschen gesprochen, die geliebte Menschen verloren haben. Die immer ganz am Ende, völlig verständlicherweise, völlig am Ende sind. Hast du schon deiner Frau etwas so quasi mit auf den Weg gegeben, wie du möchtest, wie sie hinterher leben soll? Naja, eigentlich wie ich möchte nicht. Wir haben drüber gesprochen, wie es wohl sein wird. Mhm. Aber so im Detail dann eigentlich auch nicht, weil das möchte sie nicht. Mhm. Es gibt dann immer so Sätze, dass die sagen, ich möchte mit ihm gehen, ich möchte mir auch das Leben nehmen, weil ich es nicht mehr ertrage. Na, sowas kommt ja nun gar nicht in Frage. Mhm. Ich meine, wir haben ja unsere Tochter noch, also... Mhm. Das auf keinen Fall. Mhm. Also das möchte ich auch nicht, also... Habe ich ehrlich gesagt noch nicht mal dran gedacht. Ja, ja. Vielleicht ist es sehr hilfreich, wenn du ihr doch noch ein paar Worte sagen könntest, die ihr später vielleicht großen Trost geben könnten in ihrem Schmerz, dass sie sich vorstellt, er wollte das so, wie ich das jetzt, er wollte, so wollte er es. Ich glaube, dass einem das sehr, sehr weiterhelfen kann. Ja. Mario, ich bin ganz beeindruckt von dir. Ich muss es wirklich nochmal sagen. Ich habe hohen Respekt vor dir. Höchsten Respekt. Ja, ich kriege manchmal selber Angst vor mir. Ja, wirklich toll, damit so umzugehen. Ich glaube, das sind ganz wenige Menschen, die das können. Du wirkst so stabil und so mit dir im Reinen, dass ich dir eigentlich gar nicht mal eine Psychologin anbieten will. Oder möchtest du doch gerne mit dir noch mal ein paar Wochen? Möchte ich ehrlich gesagt, wirklich brauche ich nicht. Ja, das habe ich jetzt auch eigentlich so empfunden, ja. Was ich Ihnen sagen möchte ist, wenn Leute... Es gibt Probleme, die sind eigentlich gar keine Probleme. Mhm. Und wenn man jetzt in so einer Familie lebt wie ich, wo wirklich alles super war und 15 Jahre Ehe und alles wunderschön, uns erwischt einen auf diese Art und man sieht dann halt Leute, die sich einen Stress selbst machen oder irgendwelchen Kram, der eigentlich gar kein Stress ist. Mhm. Man sollte einfach drüber reden oder sich trennen oder irgendwas machen, aber manchmal, da wird da zu viel drüber gemacht. Ja. Lieber Mario, ich wünsche dir die Zeit, die du hast, dass die noch so gut wie möglich sein wird für dich. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und ich gratuliere dir auch zu deiner tollen Familie und wünsche auch schöne Grüße an deine Frau und an deine Tochter. Alles klar. Domian und du und dein Team, ihr macht bitte so weiter, gell? Vielen Dank. Alles klar. Vielen Dank. Auf Wiederhören, Mario. Alles Gute. No? Tschüss. Tschüss. 1.38 Uhr und 38 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Nur 39, 20 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht freie Themennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Morgen, schon mal Hinweis auf morgen, morgen heißt unser Thema: Ich habe es nur wegen des Geldes getan. Ich habe es nur wegen des Geldes getan. Was habt ihr schon wegen des Geldes getan oder vielleicht nur des Geldes wegen getan, was ihr sonst nie tun würdet? Ilona, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Ilona. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, wir schaukeln das Kind schon. Um was geht's denn? Okay, also ich bin 10 Jahre verheiratet. Ja. Und mein Mann ist, also der kann keine Kinder machen. Mhm. Und dann haben wir uns für eine künstliche Befruchtung haben wir uns entschlossen. Mhm. Und das hat auch geklappt. Also mein Baby ist jetzt 8 Wochen alt. Gratuliere. Danke. Alles dran, alles gesund? Ganz gesund, ist ein kleines Mädchen und ist ganz gesund und alles. Aber mein Mann und ich, wir sind also richtig, also es hört sich jetzt blöd an, aber mein Mann ist blond und blauäugig und ich bin blond und blauäugig. Mhm. Unser Kind ist dunkel, hat dunkle Haut. Dunkle Haut? Dunkle Haut, ja, da ist wohl irgendwie was schiefgegangen, denke ich mal. Also ich weiß gar nicht, wie das irgendwie gekommen ist. Ich kann mir das gar nicht erklären, weil wir vorher einen Fragebogen ausfüllen mussten. Und da kann man das dann so, wie der Samenspender aussehen soll. Mhm. Ja, und dann, oh, ich bin ganz... Wo hast du das denn machen lassen? In Münster. In Münster, da kann man das. Ja. Ja. Ist denn die Kleine eine farbige, also richtig dunkel? Nicht, also... Also eher so eine Mulattin, sowas. So. Ja, ja, so kann man das sagen. Mhm. Und mein Mann, also meine Eltern haben diesen Eingriff damals bezahlt. Das kostet 5000 Mark. Mhm. Und jeder weitere Eingriff kostet 500 Mark. Also erstmal musst du 5000 Mark hinlegen. Mhm. Und dann... musst du da hin und wann dann Eisprung ist und dann wird das vorgenommen und alles. Und dann jedes weitere Mal und nach dem dritten Mal hat das bei uns geklappt. Mhm. Mhm. So. Und dann war ich auch schwanger und happy und mein Mann auch und es war alles ganz toll und wir haben uns gefreut. Und dann ist unser Kind auf die Welt gekommen, schwarze Haare, schwarze lange Haare und dunkle Haut. Mhm. Und dann haben die, bitte? Ich habe nichts gesagt. Ich, so. Da war eine Störung in der Leitung. Ach so, und dann hat die Hebamme gesagt, das kann sich noch ändern, die dunklen Haare, das geht aus und ja. Das habt ihr ein kleines farbiges Mädchen. Ein kleines, süßes, farbiges Mädchen. Ganz niedlich. Nun könnte man ja sagen, man könnte ja eigentlich jetzt sagen, na und, ist doch egal, oder? Ja, würde ich auch. Sie ist gesund, ihr habt sie lieb und dann ist es doch eigentlich auch gut. Aber wo liegt das Problem? Wo liegt das Problem? Mein Mann verlangt jetzt, dass ich das Kind zur Adoption freigebe. Warum? Weil er nicht der, also er sagt, seine ganzen Bekannten, er ist ein Geschäftsmann und ist auch bekannt und er möchte nicht, also dass dieses Kind... Ach so, weil also, die künstliche Befruchtung geheim gehalten worden war bisher. Genau, das wissen nur meine Eltern. Mhm. Und ah, jetzt verstehe seine, ich. Seine Eltern wissen das nicht. Und ah, deine Eltern wissen das und seine wissen es nicht? Wissen es nicht, die denken, das ist ein leibliches. Und jetzt sagen die, das kann gar nicht dein Kind sein, guck dir das doch mal an, die ist fremdgegangen, die hat mit einer anderen rumgemacht und so. Mhm. Und ja, und es läuft jetzt wohl drauf hinaus, dass wir uns trennen, weil ich das Kind natürlich nicht zur Adoption freigebe, weil ich dieses Kind liebe über alles. Natürlich nicht. Was überhaupt für eine Forderung? Nur aufgrund der Gesellschaft, was könnten die Leute denken? Ja, aber er ist so. Und wenn ihr seid 10 Jahre, lass mich mal, ihr seid 10 Jahre verheiratet und 10 Jahre eigentlich gut verheiratet. Ja, oder? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, also doch nicht so ganz rosig alles. Ja, das Letzte, was er wollte, war eigentlich nur, dass ich ihm ein Kind schenke. Und er konnte es ja nicht machen. Mhm. Und jetzt ist er natürlich so, dass er, also der hatte in der frühesten Kindheit wohl so ein, wie nennt man das, Hodenhochstand oder so, dass das in die Bauchhöhle reinrutscht. Und dadurch ist er unfruchtbar geworden. Mhm. Und seine Eltern haben immer gesagt, um die Firma aufrechtzuerhalten, müsste er an Zeugen. Mhm. Mhm. Die sind also wirklich noch ganz konservativ. Ja, das wollte ich gerade sagen. Bist du denn nicht eigentlich jetzt sehr erschüttert oder auch enttäuscht von deinem Mann, dass er so etwas verlangt? Ich habe erst überlegt, aber dann habe ich gesagt, nein, dieses Kind ist ja in mir gewachsen, das gebe ich ja nie wieder her. Mhm. Das gebe ich nie wieder her, aber wenn ich das jetzt mache, wir haben damals in Gütertrennung geheiratet, bin ich mittellos, ne? Mhm. Aber trotzdem gebe ich das Kind nicht her. Und ich finde das so schlimm von ihm. Ja. Hat das so den letzten Rest von Zuneigung oder Liebe schon fast zerstört bei dir zu ihm, dass er das verlangt hat? Ja. Mhm. Ja, aber er ist ja so. Also er guckt das Kind ja noch nicht mal an. Wollte ich gerade fragen, wie ist denn jetzt so die Situation in der Familie zu Hause? Kümmert er sich gar nicht um das Kind? Er guckt es noch nicht mal an. Er guckt es nicht einmal an. Aber das ist auch kein Zustand. Ja. Nicht redet ihr denn noch normal miteinander? Geht wahrscheinlich auch nicht, ne? Das geht doch auch nicht. Nein. Also eine sehr angespannte Situation in der Familie. Dann habe ich ihm ja gesagt, ich sage, wenn du nicht fähig bist, Kinder zu zeugen, und wir haben jetzt ein Kind, was bindest du dir ein? Was willst du? Also ich kann dich nur voll und ganz mit vollem Herzen unterstützen und bestätigen, dass du natürlich nicht dieses Kind zur Adoption freigibst. Das ist jetzt dein Kind. Du hast gesagt, es ist in dir gewachsen. Und ich finde die Haltung von deinem Mann unglaublich, unglaublich. Also ich finde, es ist doch keine Schande, zeugungsunfähig zu sein. Da soll er da ganz offensiv mit umgehen und vielleicht einen Witz machen. Ja, da ist irgendwas schiefgelaufen. Aber wir haben jetzt die Kleine und wir lieben sie über alles. Punkt aus. Nein, er sagt, wenn die jetzt blond wäre, dann wäre das egal. Weißt du, was ich jetzt eigentlich sagen muss? Gut, dass es so gekommen ist. So hast du den wahren Charakter von deinem Mann kennengelernt. Weil da zeigt sich jetzt wirklich, wie der drauf ist. Und das ist eine Haltung, die ist so, die ist eigentlich kolossal menschenverachtend, was er da von sich gibt und fabriziert. Ja, er sagte ja dann auch zu mir, sagt er, wir haben das gemacht mit dieser künstlichen Befruchtung, wir haben das ja auch angegeben, wie der Erzeuger aussehen sollte, sagt er, dann kann ich mir auch einen Hund kaufen. Da weiß ich wenigstens, welche Rasse der ist. Ne? Mhm. Ja, Ilona, trennen, Scheidung einreichen. Ja. Aber das Schlimme ist natürlich, wenn du sagst, du bist mittellos und jetzt bricht wahrscheinlich eine ganze Welt, ein ganzer Problemberg vor dich hin. Ja, natürlich. Ich habe ja immer noch versucht, ihm das Kind nahe zu bringen, dass ich das morgens mit ins Bett genommen habe, dass ich ihm nicht und er schmeißt das dann einfach, also richtig so, boah, weg damit und so, ne? Wie wirklich so wie so ein Mischlingshund so, weißt du? Er hat ja auch er hat eine Dobermannzucht und das muss alles ganz genau sein. Da darf überhaupt nicht irgendwie was anderes zwischen sein und so, ne? Und so sieht er das, glaube ich, auch. Die Rasse muss stimmen, so einer ist das. Wie? Ich sag, die Rasse muss stimmen, so einer ist das. Die Rasse muss stimmen, genau. Das geht jetzt seit 8 Wochen so und dann kannst du es ja auch wahrscheinlich völlig abschminken, dass der in irgendeiner Weise noch eine Kehrtwendung macht. Wie soll es denn jetzt wirklich realistisch weitergehen? Wie willst du dann leben? Du bist dann auf die Sozialhilfe angewiesen, oder wie? Ja, ich denke nicht, weil er ist ja sehr, sehr reich und die werden denen das ja dann wohl irgendwie abziehen oder so, denke ich mal. Ja, gut, da musst du dir halt jetzt einen guten Anwalt nehmen. Ist das jetzt schon so weit gediehen, dass das Wort Scheidung gefallen ist? Nein, er hat nur gesagt, wenn ich das Kind nicht zur Adoption freigebe. Dann lässt er sich scheiden und dann kennt er mich nicht mehr. So, dann soll er das so machen und er soll auch noch ein bisschen Kohle hinblättern für dich und für die Kleine. Ja, aber ich bin ganz fertig, weißt du, weil wenn man erstmal so einen Lebensstandard hat, dann möchte man das ja auch aufrechterhalten. Ja gut, aber das geht jetzt dann wahrscheinlich nicht. Nein, mir geht mein Kind also... Wichtig ist jetzt, in allererster Linie geht es jetzt darum, dass du dein Kind behältst. Und dein Kind ist wichtig. Und der Lebensstandard, der ist jetzt erstmal nicht so ganz wichtig. Dass du musst über die Runden kommen und da muss man hinterher ein bisschen sehen. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest jetzt. Vielleicht auch, um dir noch ein paar ganz praktische Tipps in der jetzigen Lage zu geben. Auf jeden Fall Gratulation, dass du dazu stehst. zu deiner Entscheidung und zu dem Kind. Ja, was heißt Gratulation? Ich meine, das ist eigentlich selbstverständlich. Ja, ist eigentlich selbstverständlich, Ilona. Mhm. Aber es gibt sicher auch Frauen, die da umgeknickt werden. Gibt es auch. Das glaube ich nicht. Wenn man so ein kleines, süßes Mädchen hat, da hält man zu. Das ist einfach das Größte, was man überhaupt haben kann. Ne? Schöne Worte. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Und ich wünsche für die komplizierte Zeit, die jetzt vor dir liegt, alles Gute, Ilona. Ja. Alles Gute, alles Liebe. Wir rufen gleich wieder an. Elke ruft dich an. Tschüss. Tschüss. Lutz, 41 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Lutz. Ich habe also eigentlich, erstmal guten Abend zum Medium oder guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe da erstmal also ein Problem. Also wenn ich so die anderen Probleme von anderen Menschen höre, dann erscheint mir mein Problem eigentlich als, ich würde mal sagen, ziemlich gering. Ne? Dennoch, erzähl es mal. Ich habe also im Alter von 11 Jahren habe ich einen dicken Zeh verloren am rechten Fuß. Mhm. Das war so ein Unfall, das war so eine Anlegebrücke. Mhm. Da liegen so, also wir wohnen direkt am Rhein und da liegen so Schiffe an. Mhm. Und die haben halt so Anlegebrücken. Ne? Ja. Und diese Anlegebrücken, die haben am Ende Rollen, die laufen auf Schienen. Ja. Und wir waren also immer früher mit der kleinen Clique, waren wir immer früher unten am Rhein, abenteuermäßig und so, ne? Und da wollten wir halt zu einem bestimmten Punkt hin und ich war der Letzte von dieser Clique, der Letzte beißen die Hunde, wie man so schön sagt. Mhm. Und ich bin also mit dem rechten Fuß auf diese Schiene, war mit dem linken Fuß auf dieser Anlegebrücke und es legte halt in dem Moment ein Schiff an. Mhm. Und dann ist diese Anlegebrücke ist zurückgerollt und hat mir dann also einen rechten dicken Zeh abgetrennt, also abgequetscht. Da warst du 11 Jahre alt. Da war ich 11 Jahre alt. Ja. Ich habe also meinen 12. Geburtstag, den habe ich dann also im Krankenhaus gefeiert. Mhm. Hat denn jetzt dieser fehlende dicke Zeh etwas mit deiner aktuellen Problematik zu tun? Ja, darauf komme ich hinaus. Ich muss das also ein bisschen aufbauen, also dass man das überhaupt verstehen kann. Mhm. Ne? Der wurde dann amputiert und ich habe dann also auch diesen der nebenanliegende Zeh, der wurde auch angequetscht und ich bin ans Krankenhaus, um es kurz zu machen, und wurde amputiert, wurde bei der Amputation, gab es Schwierigkeiten, wurde dann auch eine Woche lang mit Morphium behandelt. Meine Mutter hat mich nach 3 Monaten aus diesem Krankenhaus rausgenommen. Mhm. Okay, lassen wir mal soweit die Vorgeschichte. Der Zeh ist ab und ein Teil von dem anderen Zeh. Der ist weg. Was ist jetzt die heutige Problemlage in Bezug auf den amputierten Zeh? Die Problemlage ist, ich kann keine Kontakte knüpfen. Ich habe dann, also ich bin später mit 18 zur Bundeswehr gekommen. Kontakte zu generell zu Leuten oder zu Frauen oder wie? Generell zu Frauen. Zu Frauen, generell zu Frauen. Generell wie, zu weil Frauen. Du keinen Zeh mehr hast? Ich habe das Problem, ich habe eigentlich... Ich habe gehört, dass den Frauen ein anderer Körperteil ein bisschen wichtiger ist als ein Zeh. Ja, das hast du, aber ich habe da irgendwie irgendwelche Komplexe. Ich habe also zum Beispiel im Schlafzimmer habe ich also einen großen Spiegelschrank, ne? Und ich habe den jetzt also komplett abgeklebt und mit Paketband, ne? Also die ersten 30 Zentimeter, sag ich mal, oder 25 Zentimeter. Damit man das nicht sieht, damit du das nicht siehst unten. Damit ich selber nicht sehe. Du bist 41 Jahre alt, hast du keinerlei Frauenbeziehung gehabt in deinem Leben bisher? Nee, doch, ich war wohl mal mit einer Frau zusammen, ein halbes Jahr, aber da ist also nie irgendwie ein sexueller Kontakt zustande gekommen. Das heißt, du hast in den 41 Jahren noch nie mit einer Frau geschlafen? Nee. Auch mit einem Mann nicht, also du bist... Auf Männer stehe ich gar nicht. Du bist heterosexuell, also keine sexuellen Beziehungen gehabt. Ich denke mal, ich bin hetero, also mich ziehen schon Frauen an, ne? Mhm. Lass es mich sagen, ich glaube, dass das bestimmt nicht allein an dem dicken Zeh liegt. Dass das sicher viele andere Ursachen noch hat, die vielleicht sehr kompliziert sind und die man so schnell gar nicht herausbekommt und die du gar nicht so erahnst. Ja, ich weiß nicht, also ich habe da, wie gesagt, also das steigert sich bei mir immer rein. Also ich bin dann zur Bundeswehr gekommen, da war ich 18 Jahre alt und da muss man ja, das sind diese Gemeinschaftsduschen, ne? Und ich hatte also so ein bisschen, früher habe ich ein bisschen geschielt, ne? Und da haben dann also diese, jetzt hatte ich ja diesen Zeh ab, das konnte ja jeder sehen, ich konnte ja jetzt nicht also mit Socken oder was da rein, ne? Und ja, dann hatte ich dann die Spitzname weg, neun Augen, ne? Mhm. Naja, wegen den neun Zehen und Augen, ja, ne? Dann hieß ich dann neun, ja, Augen, ne? Das sind so blöde Laien von Jungs bei der Bundeswehr. Guck mal, wie viele Menschen haben irgendwo, Kai Pflaume hat ein Stück vom Finger ab. Kennst du, ne? Den Moderator. Dann, nee, kennst du nicht. Na egal, also Fernsehmoderator. Dann, du kennst Dagmar Berghoff noch, ne? Die Tagesschausprecherin. Ja, so eine Blonde. Ja, die hat das ja 30, 40 Jahre gemacht. Tolle Frau, sehr sympathische Frau. Die hat auch eine Behinderung am Finger, die hat nur zwei Finger. Und hat ihr Leben gelebt. Also ich glaube bestimmt, dass es bei dir noch andere Sachen sind, die dich so... Das ist ja verbunden mit einem großen Unglück für dich auch, ne, alles. Ja, das Einsamkeit. Mann, ich bin Angler, ich liebe das Wasser, ne? Mhm. Und deswegen, das kommt scheiße, ne? Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel ein altes Foto ausgegraben, ne, mit so einem altes Polaroid-Foto, wo ich also mit alten Kumpels noch, das ist also noch so ein ganz altes Foto, ne? Mhm. Also so mit 10 Jahren oder so, ne? Oder 9 Jahren, das war so kurz bevor das also passiert ist. Mhm. Da habe ich dann also auch von diesem Polaroid-Foto, diesen unterm Bildrand, wo die Füße drauf sind, habe ich abgeschnitten, mhm, ne? Um nicht daran erinnert zu werden, dass du mal... Ja. Pass mal auf. Genauso habe ich mit dem Schuhen zum Beispiel, ne? Ich kaufe mir alle 3 Wochen oder 4 Wochen neue Schuhe, ne? Mhm. Weil wenn ich an diesen rechten Fuß, ne, wenn ich da immer so abgehe, dann entsteht da so ein Knick, ne? Kann ich mir vorstellen, ja. Da entsteht da so ein Knick und da könnte das ja auffallen. Jetzt pass auf. Also ich steigere mich da unheimlich rein. Ich habe also mich auch mit Psychologie mittlerweile beschäftigt. Das ist jetzt das richtige Stichwort. Ich glaube, dass das ganz, ganz komplex ist, was dahinter steckt. Und das können wir, und das kann ich schon überhaupt nicht, hier erörtern, auch nicht in dieser Sendung, live, vor so vielen Leuten. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt sprichst. Und es ist auch genügend Zeit dann für euch beide da. Du legst bitte auf und Elko ruft dich gleich an. Die Elko ruft dich an, genau. Aha. Ja, so machen wir das. Alles klar. Alles gut. Eine Nummer oder was? Die haben wir ja, genau. Wir haben dich ja gerade nochmal zurückgerufen. Na prima, okay, danke. Alles Gute. Okay, tschüss. Tschüss. Okay. Ciao. Mike habe ich jetzt noch. Mike ist 21 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Hallo Mike. Ja, hallo, guten Abend, Domian. Jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Zeit, aber wir versuchen es. Ja, also erstmal, es geht also um meine Freundin. Mhm. Also die hatten vor 3 Monaten eine Fehlgeburt. Mhm. Und seitdem hat sich meine Freundin also total verändert. Also die will zum Beispiel, wird jetzt vielleicht etwas komisch an für dich, aber die will zum Beispiel, für mich auch komisch, also die will zum Beispiel dann jetzt ganz verschiedenen Orten, also mit mir schlafen. Also Sex an ungewöhnlichen Orten? Ja, zum Beispiel neulich waren wir im Park zum Picknicken. Ja. Und da wollte sie zum Beispiel mit mir schlafen oder auch, wir wohnen in so einem Hochhaus und der Aufzug da ist dann im 13. Stock gefahren und da wollte sie auch neben Aufzug mit mir. Entschuldigung, du sagst das so tot ernst. Die meisten Jungs sind froh, wenn die Mädels sowas machen. Das ist doch vielleicht auch geil, sowas, oder? Ja, normalerweise ist es geil, das stimmt schon. Aber für mich ist es eben, seit der Fehlgeburt hat mich das mehr getroffen als sie offensichtlich. Und für mich ist, ich habe seitdem gar kein Interesse mehr an Sexualität oder so. Ach so. Und sie war vorher, war sie nicht so schräg drauf? Nee, vorher war sie ein ganz normaler Otto-Normalverbraucher wie jeder andere auch. Ne? Und ihr habt einen ganz normalen Sex gehabt und das war okay und war gut so? Genau. Ja. Und du hast seitdem sie eine Fehlgeburt hat, hast du gar keine Lust auf Sex? Überhaupt nicht mehr, ne? Auch nicht auf normalen Sex, im Bett, zu Hause? Ja, also ich habe auch ich habe mal probiert mit Pornovideos und solche Tricks, aber ich habe auch gar keine Erektion mehr oder so. Also ist es eine ganz gegenläufige Entwicklung. Du hast überhaupt keine Lust und sie ist völlig überdreht seitdem. Also eigentlich genau umgekehrt, wie es normalerweise sein sollte. Kann natürlich sein, dass das bei ihr auch einfach so eine Kompensationssache ist im Moment, dass sie vielleicht dadurch dieses schlimme Erlebnis versucht zu überdecken. Das glaube ich auch und für mich ist es mittlerweile so schlimm geworden. Ich habe auch schon gesagt, dass es so weitergeht und so, dann trenne ich mich von dir und so. Und das sind nicht nur solche Sachen, das ist auch solche Sachen, dass die ganz verrückte Sachen macht. Die beschimpft Leute und so und lacht ganz laut auf offener Straße und ich schäme mich dann auch mal. Mit Freunden und so bei mir in der Stadt sind und so und die macht das halt ganz laut auf offener Straße und so. Also ihr Verhalten hat sich ganz, ganz klar verändert seit der Fehlgeburt. Ja, also nicht nur, wie gesagt, jetzt mit der Sexualität, sondern auch ihr allgemeines Verhalten im Alltag hat sich komplett geändert. Sie lacht Leute aus auf der Straße einfach so? Ja, ganz laut. Einfach so fängt laut an zu lachen oder so. Mhm. Oder im Krankenhaus oder auf Beerdigung, also neulich war auf Beerdigung von meiner Großmutter. Und da hat die ganz laut gelacht und war auch ganz bunt angezogen und solche Sachen. Mhm. Also ganz komisch. Liegt ihr viel an deiner Freundin? Ja, ich liebe die natürlich absolut noch. Ich würde euch dringend raten, Mike, sehr dringend, dass ihr beide für vielleicht ein paar Mal, dreimal, viermal, so viel es not tut, zu einer Paarberatung geht, zu einem Paartherapeuten. Ja. Weißt du, wie das geht, wie man das macht? Ich habe da keine Erfahrung mit. Ja, dann werde ich dich gleich auch nochmal mit meiner Psychologin verbinden. Das ist also, dass ihr beide geht zu einer dritten neutralen Person, zu einem Psychologen, und beratet im Prinzip die Problemlage und sprecht euch bei dem aus. Ja. Und das ist in der Regel, also da besteht die Möglichkeit, dass ihr wieder zueinander findet und dass das Problem auf jeden Fall annähernd gelöst wird. Ich hielt dich für eine gute Lösung. Du legst bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an und geben dir ein paar Tipps, an wen du dich wenden kannst. Alles klar, und ich wollte noch sagen, du machst eine super Sendung, weißt du so. Dankeschön. Tschüss. In der Technik heute Nacht Annette Bastian. Und morgen heißt unser Thema, ich habe es nur wegen des Geldes getan. Was habt ihr in eurem Leben schon wegen des Geldes getan und ihr bereut es vielleicht kolossal und sagt, mein Gott, eigentlich hätte ich es nie getan, aber ich habe es wegen des Geldes getan. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar und um 1 sind wir da. Ich hoffe morgen auch ganz pünktlich im Radio und im Fernsehen. Gute Nacht, ciao.